Die peruanische Zeitschrift Huellas de Imágenes Nummer 9 veröffentlichte einen Beitrag des Rektors und Chefredakteurs des Tageszeitungsverlags Galea O über seine DFAK-Reise. Mit den Fotos vom Geburtshaus des Genossen Kim Il-sung in Mangyongdae, dem Triumphbogen, dem Palast der Wissenschaft und Technologie und den weiteren, schrieb der Verfasser, dass das koreanische Volk, das mit der Zuzidologie als leitender Richtschnur energisch voranstreite, aus eigener Kraft mehrmals die Erdsatelliten hergestellt und ins All gebracht und die Atomteste erfolgreich durchgeführt habe.